Es war einmal, vor langer, langer Zeit, in einem fernen Land. Da lebte in einem prächtigen Schloss ein gerechter und weiser König. Sein Name war Stefan. König Stefan war groß und stattlich und er hatte eine liebliche Gemahlin mit Namen Beatrix. Beide wurden von ihren Untertanen verehrt und geachtet. Doch sie sahen immer ein wenig traurig aus, denn sie wünschten sich ein Kind. Viele Jahre gingen ins Land, ohne dass dieser sehnliche Wunsch in Erfüllung ging. Eines Tages, die Sonne war gerade am Horizont aufgegangen und überzog den Himmel mit sanftem Rot, war es endlich soweit. Die Königin gebar ein Töchterlein. Und weil das Mädchen am Morgen das Licht der Welt erblickte, erhielt sie den Namen Aurora. Das ist lateinisch und bedeutet Morgenröte. Von nah und fern trafen die Menschen im Schloss ein. Sie feierten mit nie gesehener Pracht die lang ersehnte Geburt der Prinzessin Aurora. Seine Majestät König Hubert! Unter den zahlreichen Gästen war auch der gute König Hubert. Er war Herrscher des Nachbarreiches. Zusammen mit seinem Sohn, dem kleinen Prinzen Philipp, waren sie angereist, um Prinzessin Aurora zu ehren. Denn König Hubert und König Stefan waren gute Freunde. Und die beiden Monarchen hatten beschlossen, dass ihre Kinder später heiraten sollten. Heute nun durfte Prinz Philipp seine zukünftige Braut zum ersten Mal sehen. Gespannt ging er zur Wiege und rümpfte dann die Nase. Dieses winzige Baby sollte später seine Frau werden? Na, er war nicht gerade begeistert. In diesem Augenblick wurden die Feen angekündigt. Die sehr ehrenwerten und huldreichen hohen Exzellenzen! Die drei Feen des Reiches des Guten. In einem farbig glitzernden Sternenregen schwebten drei bunte Gestalten vom Himmel nieder. Ihre durchsichtigen Flügel klingelten sanft, als sie sacht vom Thron landeten. Die Dame Flora, die Dame Fauna und die Dame Sonnenschau. Diese drei Feen sahen sehr drollig aus. Gar nicht so, wie man sich Feen normalerweise vorstellt, eher wie gemütliche Gouvernanten. Sie waren schon etwas älter, ziemlich klein und sehr rund. Ungewöhnlich aber waren ihre Flügel und ihre Kleidung. Flora war nämlich ganz rosa angezogen, Fauna ganz in Grün und Sonnenschein ganz in Blau. Alle drei hatten spitze Hüte auf dem Kopf, die mit Bändern unter ihrem Kinn festgebunden waren. Hübsch waren diese drei Feen wirklich nicht, aber sie strahlten unendlich viel Herzensgüte aus. Ihr erster Blick galt natürlich der kleinen Prinzessin. Nein, nein, meine Liebe, süßes Kind, das ist ein Reis. Dann traten die drei Feen vor das glückliche Königspaar. Eure Majestät! Jede von uns Feen darf dem Kind nur ein Geschenk darbringen. Nicht mehr, nur eins. Flora, die rosa Fee, verkündete als erste ihr Geschenk. Kleines Prinzesschen, meine Gabe sei das Geschenk der Schönheit. Dabei schwang sie ihren Zauberstab und 1000 rosa glitzernde Sterne regneten auf Aurora herab. Dann trat Fauna an die Wiege. Süßes Prinzesschen. Meine Gabe sei eine Stimme wie Gold. Auch sie schwang ihren Zauberstab und diesmal regnete es grüne Sterne. Jetzt war die kleine dicke Fee Sonnenschein an der Reihe. Holdes Prinzesschen, meine Gabe sei... Urplötzlich schwang das gewaltige Schlossportal auf. Ein eisiger Wind fegte durch den Festsaal. Alle Augen waren ängstlich auf den Eingang gerichtet. Ein Donnerhall. Und sie erschien. Das ist Malefiz. Ja, die böse Hexe stand plötzlich in der Mitte der Halle. Sie war groß und hager, in dunklem Gewand, mit bleichem Gesicht und blutroten Lippen. Ihre kalt funkelnden Augen musterten die Anwesenden. Sieh an, was für eine erlauchte Versammlung, König Stefan. Majestäten, Fürstlichkeiten, der hohe Adel. Jetzt ruhte ihr Blick verächtlich auf den drei Feen. Komisch, auch das gemeine Volk ist da. Dann wandte sie sich an das Königspaar. Ich war untröstlich, meine Einladung ging sicher verloren. Ihr seid nicht geladen? Das war die vorlaute Fee Sonnenschein. Malefiz verlor kurz die Beherrschung. Nicht was? Oh, dann bitte ich tausendmal um Entschuldigung. Ich hatte geglaubt, es wäre ein Versehen gewesen. Unter diesen Umständen werde ich sofort wieder gehen. Ihr dürft nicht gekränkt sein, Exzellenz. Aber ich bitte euch, Majestät. Und zum Zeichen, dass ich nichts nachtrage und nichts übel nehme, möchte auch ich dem Kind ein Geschenk in die Wiege legen. Alle, die ihr hier seid, hört mich an. Die Prinzessin soll strahlend und schön wie eine Rose erblühen und von einem jeden geliebt werden, der ihr begegnet. Jedoch, bevor noch die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, soll sie sich mit der Spindel eines Spinnrades in den Finger stechen und sterben? Nein! Wache! Legt sie in Ketten! Ihr armselige Narren! Gegen eine Hexe hatte die Palastwache keine Chance. Malefiz hüllte sich in lodernde Flammen und verschwand. Erschüttert blickte sich das Königspaar an. Die Fee Flora versuchte, sie zu beruhigen. Nicht verzweifeln, Majestät. Sonnenschein hat ihren Wunsch noch frei. Dann soll sie diesen Fluch zunichte machen. Das geht nicht, Herr. Dazu ist die Macht der bösen Malefiz zu groß. Aber sie kann helfen. Sonnenschein war sich da gar nicht so sicher. Ich will es versuchen. Streng dich ruhig mal ein bisschen an. Kräftig genug bist du ja. Süßes Prinzesschen. Wenn auch von dem Fluch der Bösen niemand dich kann ganz erlösen, schenk ich dir ein Hoffnungslicht. Einst, wenn dich die Spindel sticht, soll der Fluch dich nicht verderben, sollst nicht an dem Stiche sterben, nur in tiefen Schlaf versinken und dein Kuss in Lieb gegeben, wecke dich zu neuem Leben. Das war ein kluger Wunsch. Dennoch war allen Anwesenden die Lust am Feiern vergangen. König Stefan befahl, dass noch am gleichen Tag alle Spinnräder des gesamten Königreiches verbrannt werden sollten. Die Gäste eilten nach Hause, um dem Befehl des Königs Folge zu leisten. Schließlich waren die drei Feen die einzigen, die sich noch im Festsaal aufhielten. Oh, habe ich eine Wut auf diese Malefiz? Fauna beschwichtigte. Sie zauberte erst einmal ein Kännchen Tee und drei Porzellantässchen herbei, die anmutig in der Luft schwebten. Ach komm, Liebste, trink erst mal eine Tasse Tee. Irgendwie wird schon alles wieder gut. Na, ich weiß nicht. Ich traue diesem Luder nicht über den Weg. Ich auch nicht, aber was sollen wir tun? Vielleicht mal vernünftig mit ihr reden. Reden? Mit der vernünftig? Vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Ich kenne doch diese Sorte von Frauen. Ich könnte diese Hexe verhexen in eine fette Kröte. Sonnenschein war so wütend, dass sie sich einen Keks nach dem anderen herbeizauberte und ihn in sich hineinstopfte. Sie war eben ein kleiner Fresser. Aber meine Teure, wie kann man nur so etwas sagen? Außerdem können wir das nicht. Ihr wisst doch, unser Zauberstab tut so etwas nicht. Ihr kann nur Gutes tun, was Freude macht und Glück bringt. Es würde mir aber Spaß machen. Aber wir müssen einen Weg finden. Ich hab's. Sie hat's. Was? Aufgeregt flatterten die anderen Feen herbei. Doch Flora flüsterte: Auch hier haben die Wände Ohren. Suchend blickte sie sich um. Kommt mit! Flora schwang ihren Zauberstab über sich und schon war sie so klein wie ein Schmetterling. Die anderen Feen folgten ihrem Beispiel. Jetzt passten sie bequem in eine zierliche Spieldose. Ich verwandle sie in eine Blume. Wen, Malefiz? Nein, aber nicht doch, Kind. Die Prinzessin. Ach, das wird eine himmlische Blume. Versteht ihr, eine Blume kann sich nicht in die Finger stechen. Weil sie keine hat. Das ist sehr klug. So ist sie vollkommen sicher. Und wenn die böse Malefiz Frost schickt? Ja, natürlich, ja. Oh je. Denn damit hat sie dir jedes Jahr deine Blumen ruiniert. Du hast recht. Vielleicht wartet sie sogar drauf, dass wir solch eine Dummheit machen. Oh, glaubt nicht, dass sie auf etwas wartet, wo sie alles schon vorher weiß. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Malefiz weiß zum Beispiel überhaupt nichts von der Liebe. Das heißt von der Güte. Und schon gar nichts von der Freude, die es macht, anderen zu helfen. Sonst wäre sie nicht Herrscherin im Reich des Bösen. Das ist es. Natürlich. Das ist das Einzige, wovon sie nichts weiß und nichts versteht. Und darauf baue ich meinen Plan. Oh, ruhig, ruhig, ganz ruhig überlegen. Ich brauche eine Waldhütehütte, eine ganz entlegene. Vielleicht eine, die verlassen ist. Aufgeregt wanderte Flora auf und ab. Man muss es ihnen erklären. Erklären? Die Fee erläuterte ihren Plan. Stellt euch vor, drei Bauersfrauen ziehen ein Findelkind auf. Mitten im tiefsten Wald. Oh, dafür müssten sie eine Belohnung haben. Wo sind sie? Genau hinter euch. Geschwind wirbelte Floras Zauberstab durch die Luft. Und aus den drei Feen wurden drei Bauersfrauen mit derben Röcken und Kopftüchern. Natürlich in den Farben rosa, grün und blau. Ja, ja. Du meinst uns? Uns und dich? Natürlich. Wir sorgen für das Baby. Ja, warum nicht? Oh, das wird aber fein. Aber dann müssen wir es auch richtig füttern. Und baden und trockenlegen und wiegen, bis es schläft. Oh, wird das schön. Und du glaubst wirklich, dass wir das können? Wenn die Menschen das können, können wir es erst recht. Und wenn mal was schief geht, fangen wir einfach an zu zaubern. Wozu haben wir denn unsere Zauberstäbe? Nein, nein, nein, nein, nein, gezaubert wird nicht. Ich nehme euch so lange euren Zauberstab weg. So, und Flügel braucht ihr auch nicht. Schon hatte Flora den Zauberstab der gutmütigen Fauna genommen und ihre Flügel weggezaubert. Doch Sonnenschein wehrte sich. Denkst du vielleicht, ich laufe wie die Menschen? 16 Jahre lang? Das ist gut für deine Linie. Jetzt war auch Sonnenschein ihre Flügel und den Zauberstab los. Wir wissen doch gar nicht, wie wir sowas machen ohne Zauberei. Deswegen wird auch Malefiz erst gar nicht dahinter kommen. Und wer soll waschen und kochen? Wir alle zusammen. Ich sorge für das Baby. Nein, das mache ich. Kommt alle mit. Sie verließen die Spieldose. Wir müssen es dem König und der Königin sagen. Flora hatte sich wieder in ihre normale Größe verwandelt. Doch die beiden anderen Feen konnten das nicht. Sie hatten ja keine Zauberstäbe mehr. Flora! Flora vergrößerte auch sie. Und gemeinsam gingen die Feen zum Königspaar. Dieses war natürlich sehr unglücklich, ihre geliebte kleine Tochter weggeben zu müssen. Doch der Geheimhaltungsplan überzeugte sie. König Stefan und seine Gemahlin sahen schweren Herzens zu, wie die drei Bäuerinnen mit Aurora im Schutz der Dunkelheit das Schloss verließen. Von diesem Tag an lebten die Feen mit der kleinen Prinzessin tief im Wald in einer Holzhütte. Damit niemand ahnte, wer das Kind sei, nannten sie es Röschen. Sechzehn Jahre waren nun vergangen. Röschen war zu einer wunderhübschen, blonden, jungen Frau herangewachsen. Sie wusste nicht, dass sie eine Prinzessin war, sondern lebte wie ein einfaches Bauernmädchen. Sie war aber sehr glücklich, denn ihre Tanten, die ja in Wirklichkeit Feen waren, hatten sie mit viel Liebe aufgezogen. Die drei Tanten saßen gerade zusammen, um ein Kleid für die junge Frau auszusuchen. Denn heute war Röschens 16. Geburtstag. Ich würde für mich dies nehmen. Das habe ich schon längst ausgesucht. Sie wird darin wunderschön aussehen. Natürlich werde ich es noch etwas ändern, versteht ihr? Ja, wenn du meinst. Ich würde Schleifen annehmen. Vor allem finde ich nackte Schultern unanständig. Schöner wäre es in Blau. Nein, es bleibt rosa. Aber ein paar kleine Rüschen nähe ich ran. Die trägt doch heute kein junges Mädchen mehr. Ich trage sie auch. Und wie kriegen wir sie aus dem Haus? Mal sehen. Nun? Unbemerkt war Röschen ins Zimmer getreten. Was habt ihr denn wieder ausgeheckt, liebe Tantchen? Ausgeheckt? Ausgeheckt? Ausgeheckt? Wie wollten wir haben gewollt? Ja, was haben wir denn nun gewollt? Wir wollen einen Korb Beeren. Ja, richtig. Beeren. Beeren? Eine Menge Beeren. Aber ich habe doch erst gestern zwei Körbe voll gepflückt. Oh, das reicht nicht. Ja, viel Wir wollen doch Mus kochen. Schönes, süßes Mus für den Winter. Und schon hatten die drei Feen dem Geburtstagskind einen Korb in die Hand gedrückt, ihr einen Schal um die Schultern gelegt und sie aus dem Haus geschoben. Du brauchst dich auch gar nicht zu beeilen. Geh aber nicht zu weit. Und sprich mit keinem Fremden. Auf Wiedersehen, Liebling. Geh wohl. Auf Wiedersehen. Verschmitzt lächelnd ging Röschen davon. Ob sie irgendwas gemerkt hat? Aber nein, bestimmt nicht. Kommt schnell. Oh, das wird eine Überraschung. Eine richtige Geburtstagsfeier. Mit einem richtigen Geburtstagskuchen. Ja, und ein richtiges Prinzesskleidchen wird das. Ich hole unsere Zauberstäbe. Ja, nein. Du willst? Bitte nein. Nein, keine Zauberei. Aber die 16 Jahre sind doch jetzt vorbei. Noch nicht ganz. Erst heute Nacht. Ich meine nur, ich habe noch niemals einen Kuchen gebacken. Aber Liebste, das brauchst du auch nicht. Ich backe den Kuchen. Du? Fauna war schon dabei, eine Unzahl von Töpfen und Schüsseln zusammenzusuchen. Das war schon immer ihr Lieblingswunsch. Sie hatte nur keine Gelegenheit. Na gut. Ich mache ihn mit 16 Schichten, mit blauen Vergissmeinnicht-Creme. Und ich mache das Kleid. Flora legte sofort das Nähzeug bereit und überhäufte Sonnenschein mit einer Unmenge an rosa Stoff. Aber du kannst doch nicht nähen. Und Fauna ist richtig backen. Und wie ich das kann. Und ich nehme das Kochbuch. Komm, stell dich hier hin. Du musst Modell stehen. Ausgerechnet die pummelige Fee Sonnenschein sollte Modell stehen. Ob das eine so gute Idee war? Und ich sage euch, wir sollten lieber zaubern. Aber nein! Sonnenschein verschwand unter einer rosa Stofflawine. Was ist denn los? Ist ja ganz dunkel hier unten. Was wird denn das? Ich kann nur viel mehr. Au, nicht so fest. Zwei Eier. Vorsichtig einschlagen. Vorsichtig. Das Kochbuch meinte natürlich, dass die Eier aufgeschlagen und ohne Schale in den Teig hinein sollten. Doch Fauna verstand einschlagen sehr wörtlich. Vorsichtig nahm sie die Ecken des Teigs und wickelte die Eier damit ein. Natürlich mit Schale. Auch mit Floras Nähkünsten ging es nicht sehr gut voran. Sie hatte den Stoff wie einen Sack über Sonnenschein zusammengerafft. Oh, lass mich hier heraus. Mir wird ganz heiß, ich ersticke. Jetzt hatte der Stoff zwar ein Loch für den Kopf, aber wie ein Kleid sah es wirklich nicht aus. Das sieht ja schrecklich aus. Aber nur weil du es anhast. Flora korrigierte die Kleidlänge. Nein! Sieh doch nur, wie das Kind gewachsen ist. Dabei ist uns, als ob wir es erst gestern hergebracht hätten. Ja, als ganz kleines Baby. Aber Sonnenschein! Was hat denn unser Sonnenschein? Und von morgen an ist sie Prinzessin Aurora und nicht mehr unser liebes Röschen. Oh, Flora. Na. Wir drei, wir haben doch gewusst, dass der Tag kommen wird. Ja, aber dass der Tag so früh kommt, haben wir nicht gewusst. Immerhin sind es doch 16 ganze Jahre gewesen. 16 wundervolle Jahre. Nein, das dürfen wir nicht uns wie Kaffeetanten benehmen. Kommt schnell. Sonst ist sie früher wieder da, als wir fertig sind. Die kleinen Feen wischten sich die Tränen von den Wangen. Heute sollte doch ein Freudentag sein. Leider gab es aber noch die böse Malefiz. Und die hatte noch immer nicht aufgegeben. Ihr seid ein verschlafenes Gesindel! Mit Gesindel meinte sie ihre Armee von finsteren Gehilfen. Diese Wesen sahen furchterregend aus. Sie waren halb Mensch und halb Tier. Auf kleinen, gedrungenen Körpern saßen schweinsähnliche Köpfe mit verschlagenen Augen und spitzen Zähnen, die ihnen aus dem Maul ragten. Zornig ging Malefiz vor ihnen auf und ab. 16 Jahre und keine Spur von ihr. Wollt ihr mir weismachen, dass sie sich in Luft aufgelöst hat? Habt ihr auch an allen Orten richtig nachgespürt? Ja, das haben wir. Überall. Ja. Ach, in den Städten. In den Wäldern? In den Bergen? Ja, wir haben die Wälder durchsucht. Waren in den Städten, den Häusern, ja. Und wir haben in die Wiegen gesehen. In die Wiegen? Ja, ja, ja. Alle Wiegen durchsucht. Na, Herrn. Zum Glück hatten die Bösewichte die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Nach 16 Jahren war die Prinzessin doch kein Baby mehr. Mit scheinbar freundlicher Stimme wandte sich Malefiz an ihren treuen Raben. Und was sagt mein Liebling dazu? Die ganzen 16 Jahre haben unsere klugen Freunde nach einem Baby gesucht. Oh, die Dummköpfe hatten nicht begriffen, dass Malefiz nicht vor Vergnügen, sondern aus Verachtung lachte. Schweig still, ihr Narrengesindel! Zornig sandte sie ihre gefürchteten Blitze aus. Damit verteilte sie Stromstöße, sodass ihre Helfer wie Zitterale zappelten und wild durcheinander hüpften. Endlich hatte sich die Hexe beruhigt und sank ermattet auf ihren Thron. Nein, es ist nicht zu fassen. Es ist eine Schande für alle Kräfte des Bösen. Tröstend flatterte der Rabe mit den Flügeln. Mein Liebling, du bist meine letzte Hoffnung. Flieg durch die ganze Welt, kreis über jedem Ort. Such mir ein Mädchen von 16 Jahren, mit Haaren wie der lichte Schein der Sonne und Lippen wie die rote Rose. Flieg dahin, mein Liebling, und enttäusche mich nicht. Der Rabe machte sich sofort auf den Weg. Er musste die Prinzessin noch an diesem Tag bis zum Sonnenuntergang finden. Sonst bliebe der Fluch seiner Herrin wirkungslos. Röschen, die ja in Wirklichkeit die gesuchte Prinzessin war, ahnte nichts von der drohenden Gefahr. Sie schlenderte durch den Wald und ihre anmutige Stimme lockte die Vögel an. Schnell kamen alle Waldtiere aus ihren Verstecken hervor, denn das liebliche Mädchen war schon lange ihre Freundin. Schon umringten sie die Häschen, Eichhörnchen, Rehe und sogar Herr Uhu kam am helllichten Tag herbeigeflattert. Doch Röschen war irgendwie traurig. Warum behandeln Sie mich immer noch wie ein Kind? Fragend umflatterte sie der Uhu. Tante Flora und Fauna und Tante Sonnenschein. Sie wollen nicht, dass ich jemand treffe. Soll ich euch mal was verraten? Ich habe sie reingelegt und doch jemand getroffen. Gespannt lauschten die Tiere. Wen? Einen Prinzen. Ja, er ist groß, er ist schlank, hat ein schmales Gesicht und er ist so romantisch. Wir gehen immer spazieren, ganz allein, und er erzählt mir alles. Und bevor er auf Wiedersehen sagt, schließt er mich fest in seine Arme. Und dann wache ich auf. Ja, denn den schönen Prinzen gibt es leider nur in meinen Träumen. Aber es heißt, wenn man etwas Bestimmtes immer wieder träumt, erfüllt sich der Traum. Und ich habe ihn schon so oft des Nachts gesehen. Genau in diesem Augenblick ritt ein junger, hübscher Mann auf seinem Schimmel durch den Wald. Er war groß und schlank, mit schmalem Gesicht und strahlenden Augen. Verwundert hielt er sein Pferd an. Hörst du Samson? Samson war das Pferd. Wundervoll. Und natürlich hörte es den wundervollen Gesang. Was ist denn das? Das muss ich sehen. Komm! Na komm schon her. Für ein Maß Hafer extra? Und für eine Handvoll Karotten? Komm, Alter! und so ritten sie dem Gesang entgegen. Doch sie hatten es ein wenig zu eilig. Samson jagte in gestrecktem Galopp dahin und auch ein umgestürzter Baum konnte ihn nicht bremsen. Elegant sprang er darüber. Doch der junge Edelmann sah dabei nicht ganz so elegant aus. In hohem Bogen flog er aus dem Sattel und landete in einem Teich. Mit gesenktem Kopf trottete das Pferd zu seinem pitschnassen Reiter. Es ist aus mit Karotten. Der junge Mann zog seine nassen Sachen aus und hängte sie auf einen Baum. Der rote Umhang und das Kessemützchen leuchteten durch die Blätter. Ein Eichhörnchen, das bei Röschen saß, entdeckte dies. Schnell machte es die anderen Tiere auf die Kleidungsstücke aufmerksam. Der Uhu hatte auch schon eine prima Idee. Heimlich schlichen die Tiere davon. Das Eichhörnchen schnappte sich den Hut, die Eule nahm den Umhang und je ein Hase sprang in einen Stiefel und hoppelte so davon. Noch hatte der junge Reiter nichts bemerkt. Weißt du, Samson, solch einen seltsamen Gesang habe ich noch niemals gehört. Die Stimme war so wundervoll, als ob sie gar keinem Menschen gehörte, sondern einem geheimnisvollen Wesen, einem Waldgeist vielleicht. Da entdeckte das schlaue Pferd den Diebstahl. Was ist das? Halt! Hier bleiben! Die Tiere rannten davon. Bald waren sie wieder bei dem jungen Mädchen auf der Lichtung angekommen. Dem Uhu wurde der Umhang umgelegt und der Hut aufgesetzt. So verkleidet flatterte dieser über die Stiefel, in denen die Hasen hockten. Jetzt waren sie bereit zum Tanz mit Röschen. Ich kenn dich, ich war bei dir einst einmal im Traum. Ich kenn dich, dein strahlender Blick drang tief ins Herz mir hinein. Das hübsche Paar sah sich tief in die Augen. Sie spürten, das war der Moment, auf den sie beide schon lange gewartet hatten. Sie waren verliebt. Es war genau so, wie Röschen es immer geträumt hatte. Hand in Hand gingen sie spazieren. Sie waren sich so vertraut, als würden sie sich schon ewig kennen. Dabei kannten sie noch nicht einmal ihren Namen. Wer seid ihr? Wie ist euer Name? Nein, ich kann ihn euch nicht sagen. Leb wohl. Ich muss euch aber wiedersehen. Nein, niemals. Niemals? Das heißt, vielleicht eines Tages. Wann? Morgen? Nein, nicht morgen. Heute Abend. Und wo? In der Waldhütte an der Schlucht. Während Röschen glücklich nach Hause eilte, waren die drei Feen noch mit den Geburtstagsvorbereitungen beschäftigt. Der Kuchen war, naja, fertig. Allerdings sah er eher aus wie der schiefe Turm von Pisa. So, na, wie gefällt er euch? Wer? Ach, das ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Kuchen. Ja. Oh, vielleicht wird er noch ein bisschen fester, wenn er erst gebacken ist. Sicher. Sag, Liebste, wie gefällt dir mein Kleid? Das Kleid? Ach, das ist... Schrecklich. Das war kein Kleid, sondern ein monströser Stoffhaufen. Wie denkst du darüber, Sonnenschein? Ich denke, wir sollten die Nase voll haben von diesen Kindereien. Ich denke, wir sollten an Röschen denken und was sie denkt von diesem Blödsinn. Ich denke genau das, was ich immer gedacht habe, dass wir lieber zaubern sollten, als solches Zeug zu nähen und solchen Quark zu backen. Weißt du, ich glaube, sie hat recht. Das Kleid zerfiel in seine Einzelteile. Der Kuchen zerlief zu einer unförmigen Masse. Flink holte Sonnenschein die Zauberstäbe. Unsere Zauberstäbe sind doch so gut wie neu. Bitte gib sie her, Sonnenschein. Schnell, schließ die Tür. Fauna macht das Fenster zu und verstopft alle Ritzen. Wir dürfen uns jetzt nicht verraten. So, du zauberst einen hübschen Kuchen. Und ich? Du räumst das Haus auf. Und ich zaubere ein Kleid. Steh nicht herum, Sonnenschein. Immer auf die kleinen Dicken. Doch Sonnenschein schwang artig ihren Zauberstab. Eimer sputig, Mopp und Besen, rührt euch ohne Federlesen. Ruckzuck war das Haus sauber. Genauso schnell wurde das Festgewand herbeigezaubert. Schnell zaubere ich ein Festtagskleid unserer Prinzess zur Freude. Das war ein Kleid. Eine richtige königliche Robe. Und auch das Kuchenbacken war jetzt kinderleicht. Milch, Mehl und Eier. Ach, das Rezept steht ja hier im Buch. Ich werde die Kerzen anzünden. Ja, so einen Zauberstab könnte wirklich jeder gut gebrauchen. Aber er kann auch gefährlich sein. Nein, rosa mag ich nicht. Schwupp! Ich will es blau. Zauberte Sonnenschein das Kleid blau. Doch damit war Flora gar nicht einverstanden. Was soll das bedeuten? Ich will's rosa. Ich will's blau. Schon war der schönste Zauberkampf im Gange. Rosa! Das Kleid wechselte mehrmals die Farbe und alles, was den Zauberstäben in die Quere kam, auch. Die beiden Feen bombardierten sich so, dass die ganze Wohnung mit rosa und blauen Sternen angefüllt war. Dieser bunte Glitzernebel entschwebte schließlich durch den Schornstein dem Himmel entgegen. Die dummen Feen. Die bunte Fontäne war meilenweit sichtbar. Und natürlich bemerkte sie der Rabe, der als Spion der bösen Malefiz unterwegs war. Ohne Probleme fand der gefährliche Vogel das lang gehütete Versteck. Durchs Fenster der Waldhütte beobachtete er die Feen, die noch immer stritten. Das Kleid sah schließlich aus, als wären zwei Eimer Farbe darüber gelaufen. Jetzt war es rosa und blau gefleckt. Die beiden Zankhühner erschraken. Das ist Röschen. Sie ist zurück. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Flora musste natürlich das letzte Wort behalten. Werde rosa. Versteck dich. Schnell. Röschen war schon fast im Haus. Blau. Da ergriff Sonnenschein die Gelegenheit, dem Festtagskleid seine endgültige Farbe zu verpassen. Tante Flora. Fauna. Sonnenschein. Wo habt ihr euch denn versteckt? Oh. Röschen verschlug es die Sprache. So ein schönes Kleid. So ein kunstvoller Kuchen. Zum Geburtstag. Tausend Dank. So glücklich wie heute war ich noch nie. Es ist alles so wundervoll. Außerdem hat er geschworen zu kommen. Wer kommt? Ein Mann? Du hast einen Fremden gesehen? Ich habe ihn schon so lange gekannt und wir haben uns schon oft getroffen. Oft getroffen? Wo? Tausendmal im Traum. Ich kenn dich, ich war bei dir einst einmal im Traum. Ich glaube, sie ist verliebt. Dieses Kind. Das ist ja furchtbar. Wieso denn? Ich bin schließlich schon 16. Deshalb ist es nicht, sondern... Weil du schon versprochen bist. Ich versprochen? Am Tage deiner Geburt wurdest du Prinz Philipp versprochen. Das habt ihr euch wohl ausgedacht. Nein, mich nimmt doch kein Prinz. Dann müsste ich ja eine Prinzessin sein. Das bist du ja auch. Prinzessin Aurora. Und heute Abend bringen wir dich zu deinem Vater aufs Schloss, zu König Stefan. Nein, ihr wisst doch, das geht nicht. Er kommt heute Nacht. Wir treffen uns hier in der Hütte. Das tut mir leid, mein Kind. Der Rabe, der alles belauscht hatte, war hochzufrieden. Jetzt wusste er, dass dieses hübsche Mädchen tatsächlich die gesuchte Prinzessin war und dass sie schon heute Abend wieder im Schloss sein würde. Böse krächzend flog er zu Malefiz zurück. Doch niemand bemerkte dies. Röschen war viel zu schockiert. Du wirst diesen jungen Mann nie wiedersehen? Das werde ich doch. Nein, es ist nicht wahr, was ihr mir erzählt habt. Nein, ich glaube euch nicht. Ich will euch nicht glauben. Weinend lief Röschen, die ja eigentlich Aurora hieß, in ihr Schlafzimmer. Sie wollte gar keine Prinzessin sein und erst recht nicht diesen dummen Prinzen heiraten. Dabei wurde sie im Schloss bereits sehnsüchtig erwartet. Ihr Vater, König Stefan, stand suchend auf der Terrasse und ließ den Blick durchs Tal schweifen. Noch immer kein Zeichen von ihr, Hubert. König Hubert, sein Nachbar, saß genüsslich speisend im Kaminzimmer. Noch ist die Sonne nicht untergegangen. Essen war König Huberts Lieblingsbeschäftigung. Eine herrliche Pute. Man sah ihm an, dass er ein Genussmensch war. Klein, rund, mit rosigen Wangen und einem lustigen Bart, der von einem Ohr zum anderen reichte. Natürlich versuchte er, den wartenden König aufzuheitern. Los, komm! Vorbei ist die Wartezeit und das Mädchen so gut wie hier. Ach, verzeih mir, Hubert, aber nach 16 Jahren voller Sorgen bin ich am Ende. Heute ist alles vorbei. Schnell brachte der Page eine Flasche herrlichen Weins. Heute trinken wir auf die Zukunft mit einem Weinchen, das ich 16 Jahre in meinen Kellern aufgehoben habe. Hier, auf die Zukunft. Ja, Hubert, auf die Zukunft. Prost, Prost, Prost auf das, was uns ein. Die Zukunft ist rosig, die Sonne und Schein, die Hochzeit der Kinder, die Länder vereint. Prost, Prost, Prost! Die Stimmung wurde immer weinseliger. Auf die Hochzeit! Nur sei mal vernünftig, Hubert. Schließlich weiß auch Aurora von all dem kein Sterbenswörtchen. Na und? Nun, es ist doch möglich, dass sie einen Schreck kriegt. König Hubert war entrüstet. Schreck? Vor meinem Philipp einen Schreck. Vor Zorn bekam der kleine dicke König einen ganz roten Kopf. Ich meine nur, will verschmähen deine Tochter meinen Sohn. Nein, nein. Geh weg! Ich bin nicht mal sicher, ob nicht mein Sohn deine Tochter verschmäht. Was sagst du? Was meinst du? Ich bin nicht mal sicher, ob meine Enkel so ein dürres Gestell als Großvater wollen. Das sagt so ein kindischer Maulheld, so ein vollgelaufener alter Fettwanst. Vollgelaufener Fettwanst? Herr, hütet euch! Ich warne dich, Hubert, das bedeutet Krieg. Zum Glück erkannten die beiden Monarchen, wie lächerlich sie sich benahmen. Warum prügeln wir beide uns eigentlich? Das wissen alle nicht mehr. Nachher, wenn der Krieg vorbei ist. Wir befehlen den Kindern, sich ineinander zu verlieben. Genau das. Auf unsere Enkelkinder. Ich lasse meine königlichen Holzschnitzer morgen mit der Wiege beginnen. Zum Wohl. Prächtig. Eine königliche Wiege. Die schönste der Welt. Auf die Kinder unserer Kinder. Oh. Na, das war ja noch mal gut gegangen. Da hörten sie Hufgeklapper. Prinz Philipp kam in den Schlosshof geritten und sein Vater eilte ihm entgegen. Philipp. Was? Dieser Reiter Philipp. Im roten Umhang mit dem lustigen Käppchen war Prinz Philipp? Das war doch der junge Mann, dem Aurora im Wald begegnet war. Schnell, mein Junge, schnell! Zieh sofort dein schönstes Staatswams an. In dem alten Zoll kannst du deine zukünftige Braut nicht empfangen. Ich habe sie ja schon gesehen. Ja, was? Wo? Einmal im Traum. Übermütig wirbelte Prinz Philipp seinen Vater herum. Philipp, sag, was soll dieser Traum? Unsinn, das ist kein Traum, Vater. Ich habe sie heute wirklich gesehen. Was, Prinzessin Aurora? Na bravo, komm mit zu Stefan. Er muss das gleich erfahren. Ich rede nicht von Aurora. Du hast gesagt, dass ich meine zukünftige Braut getroffen habe. Ich weiß nicht, wer sie ist. Vielleicht ein Bauernmädchen? Was, das Kind von einem Bauern? So eine Braut hast du, junge Philipp. Nein, das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch ein Witz. Doch Philipp schüttelte gelassen den Kopf. Nein, sowas kannst du doch nicht deinem Vater antun. Gib's deinen Thron auf, das Reich, für jemand, der ein Niemand ist. Potz, Donner und Hagelschlag. Du bist ein Prinz und du, Lausejunge, heiratest eine Prinzessin. Vater, du gehst nicht mit der Zeit mit. Wir leben im 14. Jahrhundert und die Jugend von heute... Für die Jugend von heute bin ich noch König und ich befehle dir, Vernunft anzunehmen. Und das Mädchen zu heiraten, das ich liebe. Jawohl. Leb wohl, Vater. Leb wohl. Geschwind schwang sich der junge Prinz auf sein Pferd. Nein, nein, Philipp, halt zurück! Doch Phil ließ sich nicht aufhalten. Er galoppierte davon, um sich im Waldhaus mit dem Mädchen seines Herzens zu treffen. Aber Röschen, die jetzt wieder Aurora hieß, war bereits auf dem Weg ins Schloss. Gehorsam hatte sie sich ihrem Schicksal ergeben. Mit gesenktem Kopf und tief trauriger Miene folgte sie den Feen. Vorsichtig, nach allen Seiten spähend, führten die Feen Prinzessin Aurora in den Schlossturm. Kommt schnell hier entlang. Geschwind schlüpften sie ins Turmzimmer. Keiner da. Kommt schnell herein. Schließ die Tür ab, Sonnenschein. Zieh die Vorhänge zu, Fauna. So, mein Engel, setz dich schön brav hierher. Und jetzt, mein Kind, zum Abschied ein Geschenk für dich. Das Symbol deiner hohen Geburt. Eine Krone, die du mit Anmut tragen wirst. Das ist dein königliches Recht und deine königliche Pflicht. Die Krone erinnerte Aurora an ihre Pflicht, Prinz Philipp zu heiraten. Aber Kindchen. Sie wusste ja nicht, dass der Mann ihres Herzens und der Prinz ein und dieselbe Person waren. Wir wollen sie einen Augenblick allein lassen. Weinend brach sie zusammen. Das ist nur der junge Mann. Wenn wir bloß wüssten, was wir machen sollen. Leise verließen sie das Turmzimmer. Das war der Augenblick, auf den die Hexe Malefiz nur gewartet hatte. Als grün schillerndes Licht erschien sie im Turmzimmer. Der Lichterball drehte sich immer schneller und zog Aurora in seinen Bann. Sie wurde hypnotisiert. Willenlos folgte sie dem Licht. Die Hexe zauberte eine Öffnung in die Kaminwand und die Prinzessin trat hindurch. In diesem Augenblick spürte Flora die böse Macht. Häuschen, Häuschen! Oh! Häuschen! Wo willst du hin? Wir sind nur nicht allein gelassen. Bleib hier! Häuschen! Sie stürmten ins Turmzimmer. Zu spät. Der Kamin schloss sich hinter der Prinzessin. Zurück! Ich zaubere! Häuschen! Häuschen! Die Feen folgten ihrem Schützling. Doch von der Prinzessin war keine Spur mehr zu sehen. Die böse Hexe lockte das Mädchen in eine kleine Kammer. Dort stand ein Spinnrad. Die Prinzessin wurde davon magisch angezogen. Fass nichts an! Doch Malefiz befahl: Berühr die Spindel. Ich befehle es dir. Halt sie mit deinem Finger an. Der böse Zauber war so stark, dass sich die Prinzessin nicht dagegen wehren konnte. Sie berührte die Spindel. Die Feen kamen zu spät. Armselige Närrinnen, dass ihr glaubt, ihr könnt mich überlisten. Mich, die Herrin des Bösen. Hier liegt euer süßes Prinzesschen. Prinzessin Aurora, die von ihren Tanten noch immer liebevoll Röschen genannt wurde, lag leblos am Boden. Armes Röschen, das kann ich mir nie verzeihen, niemals. Die Feen waren verzweifelt. Die Sonne ging gerade unter und der böse Fluch der Hexe hatte sich nun doch erfüllt. Gemeinsam hoben sie die Prinzessin auf und legten sie auf ein Bett. Dann traten sie hinaus auf den Balkon. Wie es nur König Stefan trägt und die Königin. Es wird ihnen das Herz brechen, wenn sie es erfahren. Tja, tja. Und wenn sie es nicht erfahren? Nicht erfahren? Wieso? Wir versenken alle Menschen in einen Schlaf, bis Röschen erwacht. Und so geschah es. Die Feen flogen über das Königsschloss hinweg und versprühten ihren glitzernden Zauberregen. Augenblicklich fielen alle in einen tiefen Schlaf. König Hubert war gerade dabei, seinem Freund Stefan etwas Wichtiges mitzuteilen, als auch er vom Zauberschlaf erfasst wurde. Weißt du, ich habe eben mit Philipp gesprochen. Ich glaube, er hat sich in ein Mädchen verliebt. In ein Bauernmädchen. In ein Bauernmädchen? Flora wurde sofort hellhörig. Sie pickte und zwickte König Hubert, um mehr zu erfahren. Das Bauernmädchen? Wo ist sie? Wo hat er sie getroffen? Es ist irgendeine Bauerndirn. Wo er sie getroffen hat? Einmal im Traum. Hubert war tief eingeschlafen. Röschen. Doch Flora hatte genug gehört. Prinz Philipp. Jetzt war alles klar. Eilig flog sie davon, um die anderen Feen zu informieren. Sonnenschein, Fauna, wir müssen sofort zur Hütte zurück. So schnell sie konnten, flogen sie zur Waldhütte. Denn dort wollte sich Prinz Philipp ja mit Röschen treffen. Und er wurde bereits erwartet. Philipp trat ein und erlebte eine böse Überraschung. Malefiz. Ihre widerlichen Knechte stürzten sich auf den Prinzen. Er wehrte sich nach Leibeskräften, doch seine Angreifer waren in der Übermacht. Der Prinz wurde gefesselt. Ah, sieh an. Das ist ja eine fantastische Überraschung. Ich stelle meine Falle für einen Bauern und ehe ich's gedacht, läuft ein kleiner, süßer Prinz hinein. Dieser verflixte Rabe. Er hatte seiner bösen Herrin verraten, dass sich Röschen hier mit ihrem Geliebten treffen wollte. Hinweg mit ihm. Seid hübsch vorsichtig, hier ist ein edler Herr. Ich habe noch etwas vor mit unserem königlichen Gast. Prinz Philipp wurde weggeschleppt. Die Feen kamen zu spät. Sie fanden nur noch Philipps Mütze. Da, Malefiz! Sie hat Prinz Philipp im verbotenen Berg. Und wir können nicht hinein. Wir müssen und wir werden. Der verbotene Berg. Das war ein unheimlicher und düsterer Ort. Dort, hoch oben, lebte Malefiz in einer halb verfallenen, schrecklichen Burg. Die Feen hatten große Angst. Doch ihnen blieb keine andere Wahl. Sie mussten Philipp befreien, um Röschen retten zu können. In der Nähe der Burg zauberten sie sich klein, sodass sie jetzt wie Glühwürmchen aussahen. Dann schlichen sie sich vorsichtig an den finsteren Wachen vorbei. Geschafft! Im Innern der Burg feierten die Bösewichte lautstark ihren Sieg. Sie tanzten um ein hohes Lagerfeuer und Malefiz sah dem Schauspiel voll grimmiger Genugtuung zu. Mit scheinheiliger Miene sprach sie zu ihrem Raben. Es ist wirklich schade, dass Prinz Philipp nicht hier ist bei dieser entzückenden Festlichkeit. Komm, wir gehen in den Kerker hinunter und heitern ihn auf. Zum Glück hatten die Feen alles mit angehört und folgten Malefiz ins finstere Verlies. Dort saß der Prinz, in Ketten gefesselt. Hilflos auf einer Holzbank. Warum so traurig, Prinz Philipp? Warum so melancholisch? Ein wunderliches, herrliches Leben bietet sich euch wie nie zuvor. Ihr seid der edle Held eines Märchens, das Wahrheit wird, einer Legende der Treue. Die Hexe ließ den Knauf ihres Zauberstabes aufleuchten. Schaut hier hinein und ihr gewahrt König Stephans stolzes Schloss und hoch oben im Turmgemach träumt Prinzessin Aurora von ihrer großen Liebe. Wie gütig doch das Schicksal ist, seht ihr? Es ist dasselbe schlichte Bauernmädchen, das das Herz eines edlen Prinzen gewonnen hat. Erinnert ihr euch noch an die Begegnung in der Waldlichtung? Sie ist schön wie ein Märchen selbst. Das Haar goldener als der Sonnenschein. Die Lippen röter als der glühendste Purpur der schönsten Rose. So ruht sie in einem tiefen, endlosen Schlummer. Philipp erschauerte. Er musste zu ihr, doch seine Ketten hielten ihn fest. Zusammen mit ihrem Raben verließ die Hexe den Kerker. Komm, Liebling. Seine königliche Hoheit wünscht allein zu sein, um süßen Träumen nachzuhängen. Kaum waren sie verschwunden, kamen die Feen aus ihrem Versteck hervor. Psst, nichts fragen, nichts reden. Mit ihren Zauberstäben lösten sie die Ketten und öffneten die Kerkertür. Sofort stürmte der Prinz zur Tür, doch Flora hielt ihn zurück. Wartet, Prinz Philipp. Der Weg wahrer Liebe ist oft mit vielen Gefahren versperrt. Wappnet euch mit diesem Schild der Tugend. Und das erzene Schwert der Wahrheit gebt euch Kraft. Mit diesen Waffen der Gerechtigkeit sollt ihr die Macht des Bösen überwinden. Verwundert hielt der Prinz Zauberschwert und Schild in den Händen. Nun kommt, die Zeit drängt. Schnell schlichen sie aus dem Kerker, doch sie wurden entdeckt. Der heimtückische Rabe gab Alarm. Philipp und die Feen rannten um ihr Leben. Da versperrten ihnen die finsteren Gesellen den Weg. Philipp zückte das Schwert. Der Kampf begann. Die Übermacht war groß. Zum Glück entdeckten die Feen ein Loch in der Wand. Schnell sprangen alle hindurch und gelangten so auf die Burgmauer. Rutschend und springend versuchte Philipp, den unteren Hof zu erreichen, denn dort wartete sein treues Pferd Samson. Doch die Bösewichte warfen dicke Felsbrocken auf Philipp herab. Da griffen die Feen ein. Philipp, pass auf! Sofort verwandelte Flora die Brocken in luftige Seifenblasen. Aber jetzt wurde ein wahrer Pfeilregen auf Philipp abgeschossen. Sonnenschein half. Sie verzauberte die Pfeile zu Blumen. Schnell sprang Philipp auf Samsons Rücken und galoppierte mit ihm davon. Doch die Diener der dunklen Macht gaben noch nicht auf. Sie gossen Pech auf die Fliehenden. Diesmal griff Fauna ein und verwandelte die flüssige Gefahr in einen Regenbogen. Puh, die Freunde waren entkommen. Doch Malefiz schickte einen gefährlichen Fluch hinter ihnen her. Ein Wald von Dornen wird dein Grab. Aus Nebeln sinke Finsternis herab. Ein Ring des Unheils legt sich um das Königsschloss. Tod und Verderben drohen dem Reiter und dem Ross. Schon lag eine düstere Wolke über dem Schloss der Prinzessin. Alle Farbe, alles Licht verschwand. Doch mutig ritt Philipp weiter. Da schossen dicke Dornenranken aus dem Boden empor und umrankten das Schloss mit einer dichten Dornenhecke. Die Hexe glaubte, Philipp würde aufgeben, doch weit gefehlt. Er schwang das Schwert und bahnte sich so seinen Weg durchs dornige Gestrüpp. Er hatte es schon fast geschafft, doch da... Nein, du wirst nicht siegen, denn jetzt kämpfst du mit mir, mein Prinz, und mit allen Mächten der Hölle! Die Hexe verwandelte sich in einen riesengroßen, feuerspeienden Drachen. Philipp erschrak, doch er gab nicht auf. Tapfer kämpfte er mit dem Ungetüm. Der Drache umhüllte ihn mit einer Feuersbrunst, doch sein Schild schützte ihn. Jetzt griff Philipp den Drachen an, aber der schien unverletzbar. Da flogen die Feen heran. Schwert der Wahrheit schickt Verderben. Lass Gutes siegen, Böses sterben. Philipp schleuderte das Schwert dem Drachen entgegen. Er traf den Hals des Ungeheuers. Tödlich verletzt brach der Drache zusammen und verwandelte sich wieder in die böse Malefiz. Sie war tot. Das Gute hatte gesiegt. Die dunkle Wolke und das Dornengestrüpp verschwanden augenblicklich. Schnell lief Philipp in das Turmzimmer zu der schlafenden Prinzessin. Sein Herz begann wild zu klopfen, als er sie da liegen sah. Sie war so wunderschön. Vorsichtig beugte er sich zu ihr nieder und gab ihr den erlösenden Kuss. Sofort öffnete die Prinzessin die Augen. Als sie ihren geliebten Philipp sah, strahlte ihr Gesicht wie 1000 Sonnen. Zusammen mit der Prinzessin erwachten auch alle Schlossbewohner aus ihrem tiefen Schlaf. Verwundert rieb sich König Stefan die Augen. Er wusste nicht, was geschehen war. Ja. Oh, pardon. Vergib mir, Hubert, aber dein Wein. Was hattest du gesagt? Was? Ich soll? Ach ja, richtig. Ich hab gesagt, Stefan, die Jugend heutzutage. Ganz recht, die Jugend von heute. Das hast du gesagt. Na schön, kommen wir zum Hauptpunkt. Mein Sohn Philipp sagt, er heiratet keine andere. Ach, also. Gemeinsam schritten Prinz Philipp und seine liebliche Braut dem Thron entgegen. Da ist Aurora. Sie ist schon hier? Hubert traute seinen Augen kaum. Was soll denn das wieder heißen? Das ist doch wirklich... Glücklich eilte Aurora zu ihren Eltern und umarmte sie. Jetzt war alles wieder gut. Noch am gleichen Tag wurde die lang ersehnte Hochzeit gefeiert und alle waren überglücklich. Doch halt, wer weinte denn da? Aber Fauna, was ist denn mit dir los? Ach, weißt du, ich finde immer ein Happy End so rührend. Ja, ich auch. Das Brautpaar aber bemerkte nichts davon. Sie schwebten auf einer Wolke des Glücks. Und so endet diese Geschichte, in der die Liebe das Böse besiegte. Und über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wurde sie weitererzählt. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Märchen Dornröschen heißt, oder? Ja.